Kundgabe 1025. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.07.1939. Leiden Jesu am Kreuz. Das Leiden Jesu am Kreuze wird in seiner Größe noch nicht recht erkannt von den Menschen. Die unfassbare Liebe zu seinen Erdenkindern bewog die ewige Gottheit, sich in einem Menschen auf Erden zu verkörpern, um dadurch die bis dahin unüberbrückbare Kluft zwischen dem Vater und den Kindern auf Erden passierbar zu machen, um diesen Kindern einen Weg zu zeigen, der zu ihm führt. Nun hat die göttliche Liebe selbst die Brücke geschlagen durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Der Herr hat am Kreuz so unsagbar gelitten als Mensch. Er hat alle Qualen des Kreuzestodes durchkostet und dies aus tiefster Liebe zur Menschheit. Die Liebe, deren die Menschheit bar war, bewog ihn, für diese Menschheit zu sterben und ihr dadurch die Erlösung zu bringen von tiefster Sündenschuld. Worte vermögen nicht wiederzugeben die Pein und Qual, die Jesus am Kreuz erduldet hat. Er litt unmenschliche Schmerzen, denn sein Leib war durch die Einigung der Seele mit dem Geist in vollster Harmonie mit allem, was rein und klar, was hell und Licht war. Und dieser Leib wurde durch finstere Gewalt herabgezerrt in dunkles Bereich. Die Hand an ihn legten, waren sündige, finstere Gestalten, von Dämonen getrieben zu grausamem Handeln. Die Furcht der reinen, durch und durch zur Liebe gewordenen Seele war unermesslich groß und die Berührung durch diese im Hass wirkenden Dämonen unbeschreiblich qualvoll. So nur ein Mensch wie jeder andere diesen Tod zu dulden hatte, wäre das Erlösungswerk nicht von solcher Bedeutung gewesen. Doch die Qualen Jesu überstiegen die eines Menschen ums Tausendfache, da nicht allein der Körper an sich litt, sondern weit mehr die Seele, weil sie im Licht stand und von der Finsternis tief gedemütigt wurde. Kein Mensch auf Erden kann in seinem ganzen Umfang das Erlösungswerk ermessen. Erst im Lichtzustand fasst er die Größe dessen und die unsagbare Liebe, die den Menschensohn dazu bewogen hat, das schwerste Leid auf sich zu nehmen. Und es achtet die Menschheit seinen Tod so gering, dass sie nicht davor zurückschreckt, den Glauben an Jesus Christus als Erlöser der Welt dahinzugeben. Und sie ist sich nicht bewusst, welch unermessliche Sünde sie dadurch auf sich ladet und wie nichts anderes ihr Ersatz bieten kann für dieses menschlich größte Liebeswerk, das für die Menschheit dargebracht wurde. Amen.